Totti und Fred. Guten Abend, Dortmund. Guten Abend. Hallo. Schön, dass Sie alle da sind. Obwohl wir am 16.06. schon wieder hier sind. Ich habe eben von Lukas gelernt, dass erfahrene Podcast-Hasen immer die nächste Veranstaltung am Anfang des letzten Podcasts ankündigen, weil die Leute den Podcast ja bis zum Ende hören vermutlich. Ja, wir sind heute hier zum ersten Mal im Flatspitzel. Wir haben vergessen zu fragen, warum das so heißt. Das ist aber auch jetzt nicht mehr so wichtig. Ja, das große Teil des Publikums sitzt immer noch im Dortmunder Theater rum. Edge, deren Problem. Heute eine Quizfrage für Sie. Wie hieß die erste Zugverbindung in Deutschland? Ja, Zugverbindung. No, lauter? Sobald das der Fall ist, sagen wir Ihnen Bescheid, Sie können die Handys auslassen. Wir müssen vielleicht für die Leute von außerhalb, die es jetzt später hören, erklären. Es ist Sonntag, gestern hat der ortsansässige Fußballverein... Es war eine gute Nachricht, weil wir können jetzt davon ausgehen, nach der gestrigen Schiedsrichterleistung, dass Uli Hoeneß sein Geld nicht mehr ausschließlich in windige Börsengeschäfte steckt. Und als sich um 18.12 Uhr die Verliestore der Wurstfabrik Hoeneß in Nürnberg öffneten und die komplette Familie Zweier, die Kinder, die Oma, die Frau, die ganzen Angehörigen des Schiedsrichters unversehrt da rauskamen, das hat schöne Seiten auch. Dafür sitzt Felix Zweier hier immer noch im Stadion und traut sich nicht raus, weil die Fans wissen, wo sein Auto steht. Lukas, was haben wir für tolle Themen in unserem Podcast, den wir heute zum 30. Mal hier bei mir im Dachzimmer, es sind recht viele Leute für ein Dachzimmer gekommen, zelebrieren. Wir müssen einmal fragen, einfach so, weil Ferienende ist, sind Lehrer hier, Lehrerinnen und Lehrer, einmal Handzeichen? Unsere Kernzielgruppe eigentlich. Tja. Siehst du, die sind noch alle in den Ferien. Aha. Es ist ja noch Sonntag. Mhm. Anders als die Schülerinnen und Schüler, die ja in den Ferien auch noch weiter protestiert haben. Und damit sind wir schon, hallo, beim Thema Klimastreik. Ich sehe meine Aufgabe als inzwischen schon nahezu stillgelegter Erziehungsberechtigter darin, zu sagen, ihr geht in die Schule und dann macht ihr einen sehr kritischen Unterricht mit euren wunderbaren 68er Lehrern und dann braucht ihr nicht demonstrieren, das könnt ihr am Nachmittag machen und dann zeigt ihr damit auch eine echte Gesinnung. Wenn ihr einfach nur rumdemonstriert, weil ihr in Wirklichkeit schulfrei haben wollt, ist das keine echte Überzeugung. Und dann müssen die Kinder aber trotzdem gehen und sagen, weil der Alte das gesagt hat, machen wir es extra. So kompliziert ist die Welt. Hui. Also ich, mein Abitur liegt ja noch nicht ganz so weit her. Pass mal auf, ich poste in der lustige Familie WhatsApp-Gruppe dein Sporturkunde und wie niedlich du am Geburtstag aussahst. Und jetzt will ich auch noch, dass du ein kleiner, putziger Robert Habeck bist und ich bestehe darauf, dass du freitags die Schule schwänzt. Wie beknackt ist das denn? Wie machst du es mit deinem Sohn? Mein Sohn schwänzt Kindergarten. Gegen deinen Willen? Natürlich. Sehr gut. Und fährt dann mit der Straßenbahn in die Bochumer Innenstadt. Er weiß die Wege, fährt vorher noch drei Schlenker, weil er die anderen Straßenbahnstationen auch noch sehen möchte. Und steht dann da mit so einem selbstgeschriebenen, ist 4,5, er kann jetzt auch schreiben, Transparent. Was steht da drauf? Auf Schwedisch, Schulstreik fürs Klima. Auf Schwedisch? Natürlich. Ein 4,5-jähriger Junge fährt mit der Straßenbahn in die Bochumer Innenstadt und hält dann auf Schwedisch abgefasstes Plakat. Der hört holländische Kinderlieder. Das erinnert mich an den Europawahl-Claim, der hier auch in Dortmund überall plakatiert ist, von den Grünen. Kommt, wir bauen das neue Europa. Ich habe immer gedacht, so heißt die neue LP von Ralf Zukowski und seinen Freunden. Kommt, wir bauen das neue Europa. Jedenfalls habe ich mich natürlich auch gefragt, wie ist das so? Also was würde ich als Vater davon halten, wenn er jetzt sagen würde, ich möchte gerne streiken und ich... Fände es halt cool. Ich darf ihm das halt nur nicht zeigen, weil das ansonsten ja... Und dann denke ich zurück, also mein eigenes Abitur ist jetzt 17 Jahre her. Ich erinnere mich aber noch, dass ich freitags Physik bei Herrn Grunewald hatte. Und wenn ich da nicht hingegangen wäre, dann wüsste ich genauso viel über Physik, hätte aber viel weniger cholerische Anfälle und das Mobbing von Mitschülerinnen und Mitschülern mitbekommen. Und hätte noch gegen oder für irgendwas Positives demonstriert. Also in jedem Fall dafür, also fürs Demonstrieren. Du hättest in einem Aufwischen auch schon ein bisschen vorbeugend, in dem Fall sehr weit vorbeugend, gegen Artikel 13 demonstrieren können. Stimmt. Das ist der andere Grund, warum junge Menschen auf der Straße waren. Ja. Nochmal kurz so zur Einordnung. EU-Urheberrechtsgedöns, Upload-Filter, die machen uns das Internet kaputt, wo ich sage, gute Idee. Und da waren auch sehr viele junge Menschen auf der Straße, teilweise mobilisiert von Parteien, aber auch viel mobilisiert von YouTube-Stars. Wo man jetzt sagen muss, das war schon wieder ein bisschen schwierig, weil die natürlich im Interesse von YouTube irgendwie dann agitiert haben und das alles so interessengesteuert und sowas war. Aber erstmal waren die auf der Straße, wo man schon mal sagen muss, hey, junge Leute, die demonstrieren für, gegen, irgendwie, also Respekt, die gehen noch raus. Und das Interessante war, dass Parteien wie die CDU, CSU oder die FDP es geschafft haben, sich mit diesen jungen Leuten, die plötzlich auf der Straße waren für Klimaschutz, für Urheberrechtsgedönsregelungen, Internetfreiheit, danke, dass Parteien wie CDU, CSU und FDP, die jetzt beide ja nicht so richtig den blühenden Nachwuchs haben, also der aktuelle Vorsitzende der Jungen Union wird nur in der Presse als 31-Jähriger geführt. Wenn man ihn sieht, weiß man 47. Und diese beiden Parteien haben gesagt, hey, junge Leute, die bald wählen dürfen, ist uns doch egal. Ist das eine gute Taktik, weil die jungen Leute überhaupt nicht wählen? Oder wählen die jetzt alle? Ich muss jetzt erstmal eine Lanze brechen für die Union, die mit dem Abgeordneten Philipp Amthor aus dem Mecklenburgischen, einem kleinen, strammen, lustigen Rechtsradikalen, den die AfD wahrscheinlich nicht wollte, oder ich weiß nicht, wenn er zur CDU gekommen ist, immerhin einen Traum seiner Großeltern, bei dem er groß geworden ist, erfüllt hat. Ich glaube, dass die ganz viel Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann geguckt haben. Der sieht genauso aus. Vielleicht ist er sogar reinkarniert. Ich finde dieses Philipp Amthor-Bashing immer so ein bisschen billig, weil ich finde den total faszinierend. Also der ist halt 10 Jahre fast jünger als ich. Und wenn das biologisch möglich ist. Und ist aber geistig ungefähr da, wo mein Opa mit 90 dann aufgehört hat. Und ich finde es total faszinierend, sozusagen in so einer Welt, wo du ja auch aufwächst unter jungen Menschen, die junge Themen haben, Musik hören, sich für irgendwas interessieren und sowas, zu sagen, nee, ich gehe noch nicht mal zur Jungen Union, sondern ich gehe direkt in die CDU und werde der jüngste Bundestagsabgeordnete aller Zeiten. Er hat gestanden, dass er sein Lebensalter gefälscht hat, um direkt in die CDU überhaupt rein zu dürfen. Das ist Punk. So, haben wir dem jungen Mann wieder Vertrauen in die CDU geschenkt, alles wieder repariert, Bienenvolksbegehren. Da haben dann die Bienen direkt demonstriert, oder? Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht durchschaut, aber es ist Bayern und hey, in Bayern haben Schwarz-Gelbe gewonnen. Nürnberg führt. Also da allgemein gesagt wurde, dass das Bienenvolksbegehren eine gute Tat sei, dass man es denen da oben gezeigt habe, dass das gut ist für die Umwelt, dass wir weiter sauberen Honig bekommen, bin ich dafür, dass Bienen grundsätzlich Volksbegehren abhalten. Vielleicht kann man den Brexit nochmal nur von Bienen abstimmen lassen. Brexit? Nee, funktioniert nicht. Warum summen Bienen? Weil sie den Text vergessen haben. Guter Mann. Wo wir gerade dabei sind, die Umwelt zu versauen, teilen wir Ihnen mit, dass Sie von heute an keine Reisen mehr mit Ryanair unternehmen werden. Wer weiß warum? Es gibt viele gute Gründe eigentlich. Es gibt sehr viele gute. Alleine, Gepäck wäre zum Beispiel einer davon. Ich habe mal irrtümlich, versehentlich an einer Ryanair-Reise teilgenommen und habe gezählt, dass das Bordpersonal 21 Verrichtungen während des Fluges zu machen hat. Also zum Beispiel Passagiere zählen, eine in Laminat eingegossene Bordzeitschrift, die war so in Laminat eingegossen, dass ich sofort nachgeguckt habe, ob nur Pornos drin sind, weil warum macht man das sonst? Die wurde nämlich anschließend wieder eingesammelt. Dann gibt es zwei Runden mit dem Verkaufswägelchen, dann gibt es ein Rubbellos, nicht zu verwechseln mit der laminierten und so weiter. Die laufen da oben nur rum. Arme Leute, also alleine da hat es mich schon. Aber sind ja günstige Flüge. Ryanair hat es geschafft, unter die Top 10 der CO2-Ausbläser, nennt man das so, Exhauster, ja. Zu kommen. Auf Platz 1 bis 7 sind Braunkohlekraftwerke und auf Platz 8 kommt Ryanair. Herzlichen Glückwunsch. Überlegen Sie sich das nochmal. Auch Dortmund hat schöne Ecken. Gut, damit haben wir die Umwelt im Grunde schon repariert. Wenn ich noch überhinge, eine Person, an die, ich glaube, Lucky, du erinnern möchtest, weil sie auch im Kontext mit den eben erwähnten politischen Themen eine Heldentat vollbracht hat, eine Heldinnentat möchte, eine Held-Sternchen-Innentat, aber auch außen. Ja. Wie gendert man eigentlich Innenarchitektinnen korrekt? Innen-Sternchen, Architekt-Sternchen-Innen. Ja, es geht um diese Frau, die jetzt wahrscheinlich niemandem so ein Begriff sein wird. Und gerade deswegen möchte ich ihr ein Denkmal bauen. Es ist eine Begriffin doch, oder? Es ist Julia Reda, EU-Abgeordnete der Piratenpartei. Ja, die haben Abgeordnete. Und diese Frau hat halt sehr aktiv gekämpft gegen Artikel 13 für die Freiheit des Internets und ist dann, nachdem dieser Kampf knapp gescheitert war, in einer Abstimmung, bei der Parlamentarier falsch abgestimmt haben, weil sie nicht verstanden haben, wie das technische Gerät, mit dem sie abstimmen, funktioniert, was eine sehr schöne Metapher ist für alles, hat für Furore gesorgt mit einem Video, in dem sie sich bedankt für die ganze Unterstützung und dafür, dass Leute gesagt haben, sie würden jetzt Piratenpartei wählen, vor allen Dingen viele junge Leute. Und sie hat gesagt, wenn ich euch um eins bitten darf, dann tut das um Himmels Willen nicht, denn wir haben auf unserer Liste auf Platz 2 jemanden, der dadurch auffällig geworden ist, dass er sexuelle Übergriffe gemacht hat, hier in meinem Büro in Brüssel. Und ich trete jetzt aus der Piratenpartei aus und möchte euch bitten, nicht die Piratenpartei zu wählen und schon gar nicht dieses übergriffige Menschlein. Und ich finde, in einer Welt, in der Menschen immer nur so auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, wo es immer nur darum geht, irgendwie den eigenen Besitzstand zu wahren, seine eigenen Pfründe ins Trockene, nein, Schäfchen, ja, genau. Sie verstehen, da ist zu sagen, nee, und jetzt aber mal voll nicht so, vielen Dank, ich habe hier meine Überzeugung und muss jetzt leider gehen, finde ich ein super Signal und deswegen möchte ich Julia Reda an dieser Stelle noch ein Denkmal gebaut haben. Das war Lukas Heinzer. Mit seiner aktuellen Hitsingle Reda Love. I never promised you a rose garden. Damit haben wir diesen ersten Block abgeschlossen und kommen zum zweiten, der von Lukas Heinzer persönlich benannt wurde, Moral als Partythema. Wenn man auf so Partys ist, so worüber spricht man zum Beispiel? Unverfänglich möchte ins Gespräch kommen, irgendwie jetzt nicht um Kindergartenplätze oder sowas reden, sondern zum Beispiel einfach mal sowas Lockeres wie Organspende. Hast du einen Organspendeausweis? Nein, natürlich nicht. Nein? Wie doch? Sehr gut. Dann brauche ich ja keinen. Bist du für Organspende? Ja. Ich finde einfach, die Frage war falsch gestellt. Wenn man zum Beispiel junge Leute fragt, wollt ihr im Unterricht das Handy behalten oder eine Niere raustun, ist das Problem gelöst. Ich habe auch darüber nachgedacht, also wir haben im Frühjahr gesprochen über das Thema Tempolimit und dann darüber, dass wir zu wenig Organspender haben. Es gibt da Möglichkeiten. Also ich würde zum Beispiel sagen, Tempolimit für alle, die keinen Organspendeausweis haben. Und wer dann mit seinem BMW 240 fahren will, kein Problem. Oder holst du doch nur Gehacktes raus. Also der wahre Geheimtipp ist Streckenkarte Nürburgring für Motorradfahrer. Weil es gibt durch die Helme, die die tragen, immer hier einen sauberen Bruch. Da sind 2 ADAC-Hubschrauber stationiert. Was meinst du denn, warum? Anderes Partythema. Trisomie 21-Test als Kassenleistung. Ja, wir schwingen uns heute von Humorkracher zu Humorkracher. Das ist jetzt ein Tweet, mit dem die Fraktion der Freien Demokraten, also die FDP im Bundestag, auffällig geworden ist. Die sagte, wir fordern Tests zur Kassenleistung werden. Jede Schwangere muss selbst und diskriminierungsfrei darüber entscheiden können, ob und welche Untersuchungen sie durchführen lässt und wie sie mit dem Ergebnis umgeht. Süßes kleines Baby. Ja. Süßes kleines Trisomie-Baby. Das Bild soll eigentlich das Gegenteil heucheln von dem, was der Text sagt. Genau. Das ist die sogenannte Textbildschere. Ja. Mit der hinterher die Nabelschnur durchtrennt. Auch so ein fröhliches Thema, wo man dann auch Aufsätze drüber lesen kann, in denen dann betont wird, wie wichtig es ist. Und was natürlich stimmt, dass es wichtig ist, dass es eine Vielfalt gibt und dass es Menschen, die eine Behinderung haben, dass die auch ein Recht darauf haben, Teil dieser Gesellschaft zu sein und sowas. Und dann landet man andererseits aber irgendwie immer dann an dem Punkt, wo man dann wieder sagt, ja, und weil wir eine schöne und diverse Gesellschaft sein wollen, die niemanden ausgrenzt, musst du jetzt als Frau dieses Kind austragen, wo du auf der anderen Seite dann diese Diskussion über Abtreibung, Werbeverbot und sowas hast, wo es auch wieder bei der Frau landet. Was sagst du als Frau dazu? Die politische Forderung, diese Tests zur Kassenleistung zu machen, hebt ja darauf ab, dass wer Kohle hat, kann sich testen lassen, wer keine hat, geht unwissentlich in diese Phase der Schwangerschaft. Das kann ich nachvollziehen. Mir fehlt in der Debatte die Elternschaft oder die Mutter, die sagt, habe ich getestet, habe ich ein Ergebnis bekommen, möchte das Kind haben. Also da werden Leute daran gehindert, wegen Geldes eine Abtreibung vorzunehmen. Das geht, also erstens diskutieren wieder alle darüber, was die Frau nur ganz alleine zu entscheiden hat. Und zweitens bin ich schon der Auffassung, dass die Frau alle Mittel, die legal und moralisch sind, zur Verfügung haben soll, ihre eigene Schwangerschaft gut zu begleiten. Also das, ich finde das schwer genug, wenn du den Brief aufmachst oder da sitzt dann so ein Arzt mit einem Aktenordner und sagt, hier sind 300 astreine Behinderungen drin, seien Sie mal gespannt, welche Ihres Kind hat. Aber das dann automatisch abgebrochen wird, das ist genau praktisch eine Coverversion von der Abtreibungsdebatte, auch von der Abtreibungswerbeverbotsdebatte, was nie eine Werbung war, sondern immer eine Information war, die immer noch davon ausgeht, dass man Menschen mit engsten Slalomstangen umstellen muss, damit sie eine Entscheidung treffen, die sie scheinbar selber gar nicht zu treffen in der Lage sind. Und das ist der Denkfehler an der Nummer. Also braucht man nicht viel mehr Unterstützung für die Kinder, wenn sie dann erstmal auf der Welt sind, als vorher die ganze Zeit irgendwie darüber zu diskutieren, was jetzt im Uterus los ist. Punkt. Gut. Wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist, trage ich Helm. So einen? Sabine, Stunde der Abrechnung. Meine Gefährtin hat mir mal vor Weihnachten gesagt, ja, ich habe aber auch noch einen bestimmten Wunsch. Ja, ist gut. Wird sie mir ja irgendwann dann sagen. Oder ich bin mal sehr aufmerksam und ich kam ums Verrecken nicht drauf. Und Weihnachten kam näher und näher. Und ja, ich habe dann gedacht, wenn sie mal gesagt hat, oh, der Kühlschrank ist leer oder Mensch im Garten, der Baum stört mich. Ah, Kühlschrank voll machen, Baum umhauen. Aber es war alles nicht dieser ominöse Wunsch. Und dann war es irgendwann Heiligabend. Und ich dachte, jetzt müsste sie es schon sagen. Ich hatte dann andere völlig deplatzierte Geschenke zur Sicherheit, wie man das so macht, gekauft und verpackt, Schleifchen dran und tut mir leid drauf geschrieben und so. Und es wurde Heiligabend Nachmittag, ich hatte diesen Baum dahingestellt und geschmückt und dachte, was immer es ist, hätte ich nicht gedacht, Sabine wünscht sich zu Weihnachten einen Snickers von der Tanke, allerhand, weil das könnte ich jetzt noch holen. Aber es verstrich das legendäre O-Tannenbaum-Singen in unserer kleinen Familie, es verstrich die Bescherung und ich fand ein Paket vor, so groß, also schon Größe abgeschlagener Kopf, machte es auf und darin war der Abgrund, das Ende meines Sexuallebens, das Komm, reite ich ein in die internationale Front der peinlichen Hackfressen mit einer Melone obendrauf. Und Sabine sagte, das ist mein Weihnachtswunsch, dass du das immer aufsetzt. Sag da mal nein. Ja, bedank dich mal, noch bist du hier. Nein, ich habe hier einen Snickers von der Tanke gekauft. Es hätte auch ein Organspendeausweis drin sein können und keinen Helm. Herr Scheuer hat sexistische Werbung machen lassen, darum geht's, ne? Genau, Herr Scheuer hat, das ist eine Kandidatin von Germany's Next Topmodel, fotografiert vom englischen Topfotografen Rankin. Ein Topfotograf? Ja, Starfotograf. Gibt's auch Pfannenfotografen? Nürnberg führt. In Unterwäsche. Und es ging natürlich sofort die erwartbare Diskussion los. Sexismus, habadabadabadab. Was ja auch stimmt. Ich persönlich hätte mich bei dem Plakatmotiv wirklich eher an dem Slogan aufgehalten. Denn erstens, er ist ein deutsches Ministerium, wirbt auf Englisch und schreibt Looks like shit, but saves my life. Und dann muss ich sagen, da habe ich mich dann kurz in meinen 90-jährigen Opa verwandelt, wo ich sagte, Looks like shit, muss ein deutsches Ministerium nicht nur Scheiße schreiben, sondern auch noch auf Englisch. Ja, wenn alle Staatssekretäre in Waldorf-Kindergärten mit dem Buch Der Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hatte, gequält worden sind. Dagegen hat die junge Frau doch Glück gehabt. Ja, aber das hätte man ja auch abkürzen können dann als Motiv und halt einfach direkt den Maulwurf mit dem Helm. Die tragen jetzt alle so Dutt, auch die Frauen. Ich glaube, es kommt von dem Buch. Ja. Die Silhouette, die wollen alle sowas hier oben haben. Ich weiß nicht, warum. Ich habe Struwwelpeter gelesen, sieht man. Aber, also die Tatsache, dass wir jetzt schon so lange drüber sprechen, zeigt ja, die Kampagne war im Prinzip, also das war jetzt vielleicht sexistisch, ja, aber die Kampagne hat eingeschlagen und ich habe neulich eine Plakatkampagne gesehen mit Fahrradhelm von, ich weiß gar nicht wem, irgendeinem Verband und ich habe vergessen, von welchem Verband es war, was drauf zu sehen war. Und ich weiß nur, es ging um Fahrradhelme und ich dachte, ah, so kann man also auch Werbung für sicheres Fahrradfahren machen. Interessant, ich habe es tatsächlich schon wieder vergessen. Und dann muss man doch jetzt fragen, heiligt der Zweck die Mittel? Ich erinnere mich an eine Plakatkampagne des Dortmunder Oberbürgermeisters, damals, glaube ich, Kandidaten Ulrich Sierau, wo er mit seiner Familie, die wahrscheinlich unter Waffengewalt vor die Kamera gezwungen worden war, eine lustige Fahrradtour durch den noch lustigeren Dortmunder Grünen Süden machte. Und da fehlte der Fahrradhelm. Es war ein solches Politikum, dass er nachträglich draufmontiert wurde. Wie bei Pepper Woods, der beliebten britischen Kinderserie, wo auch anschließend digital nachbearbeitet, also ich meine, es ist eh eine Zeichentrickserie, aber man hat dann bestimmte Folgen nochmal überarbeitet und die Kinder in einem Auto angeschnallt und ihnen Fahrradhelme aufgesetzt. Nicht im Auto, aber auf dem Fahrrad. Also du siehst, das ist wichtig. Representation matters. Whatever the product, sex sells. Und damit sind wir ja eigentlich schon bei der Forderung, Wohnungsbaugesellschaften zu enteignen. Es geht um die Frage, wohnen oder soll man es lassen? Mhm. Bezahlbarer Wohnraum oder vielleicht lieber Schokoticket und die Leute können in der U-Bahn schlafen. Jetzt wohnen wir hier, wir sind hier live auf der Bühne im Ruhrgebiet. Da ist die Lage manchmal ein bisschen angespannt, aber natürlich nicht vergleichbar mit Städten wie Berlin oder Köln oder irgendwie sowas. Also man, Düsseldorf. Ja. Der ehemalige Bürgermeister von Düsseldorf hat ja mal gesagt, man muss ja auch nicht in Düsseldorf wohnen. Wo er recht hat, hat er recht. In Nordrhein-Westfalen hast du ja alles in einer Nussschale. Du hast Düsseldorf und Köln und Bonn. Du hast Oberhausen und Duisburg und Wuppertal. Alle zwei Jahre Namen tauschen und der Immobilienmarkt entspannt sich. Die Frage ist, diese Enteignung steht ja schon seit 1949, also seit Abfassung des Grundgesetzes, gleich in zwei Artikeln drin, also die Gemeinwohl verpflichtet und das musste da unter anderem auch deswegen drinstehen, weil seit 150 Jahren, zum Beispiel durch den Eisenbahnbau, es gibt einen sehr schönen Autobahnrastplatz auf der A43, falls Sie mal, Gründe dafür gibt es wenige, aber doch Dortmund verlassen sollten, Richtung Wuppertal, kommt der Rastplatz Scherenberg. Und die Familie Scherenberg hat sich vor 160 Jahren geweigert, ihren Bauernhof durchschneiden zu lassen von einer Gütereisenbahn für den damals dort wütenden Bergbau. Sie wurde enteignet, es wurde eine Gütereisenbahn gebaut und die Familie hat sich in die Urkunde der Enteignung reinschreiben lassen, wenn eines Tages mal der Bergbau fertig ist und man keine Eisenbahn mehr braucht, fällt das Gelände an uns zurück. Und die preußische Obrigkeit hat gesagt, sind die doof, na klar, das schreiben wir da rein. Ergebnis ist, dass es heute auf der stillgelegten Güterbahntrasse einen Fahrradweg gibt, den man nur mit Helm befahren sollte und dieser Fahrradweg endet genau am Grundstück der Scherenbergs, weil die Nachkommen 160 Jahre danach die Urkunde gezogen haben und gesagt, Güterbahn mussten wir dulden, scheiß Fahrradweg nicht. Denken Sie daran, wenn Sie den Autobahnrastplatz Scherenberg passieren. Ich bin für Enteignungen, gerade wenn sie vom Bürger so beherzt genutzt werden. Bei mir in Bochum in der Nachbarschaft war so ein großer Acker. Das ist also wirklich, das ist 3 U-Bahn-Haltestellen vom Hauptbahnhof entfernt, eigentlich wirklich noch sehr zentral auf dem Weg zur Uni. Es war ein riesiger Acker, da stand ein Bauernhof, da standen tatsächlich noch Pferde, dann wurde es platt gemacht. Dann bin ich beruhigt. Und man hätte jetzt denken können, klar, Studentenwohnheime brauchen wir in Bochum und sowas. Da steht jetzt die Hauptverwaltung von Vonovia. Dem großen, also quasi dem Monsanto der Wohnungsbaubranche, der auch an mich eine Wohnung vermietet hat, die jährlich um 10-20% teurer wird. Schön. Wenn man das jetzt enteignet, solche Grundstücke, und wirft sie in den gleichen maroden Wohnungsmarkt, wie er dann schon ist, was ist dann eigentlich gewonnen? Also dann kommen Investoren und bauen da irgendwelche hochprofitablen Upper-Class-Wohnungen rein und wir zelten weiter. Enteignen, bescheuerte Forderung. In Berlin ist ja die lustige Situation, dass ja ganz viel von dem, was jetzt diese Deutsche Wohnen hat, vorher dem Land Berlin gehört hat. Mhm. Weißt du, wer die Dinger verkauft hat damals? Sarrazin. Richtige Antwort. Wo man nochmal sagen muss, also Murat Kurnaz saß in Guantanamo wegen... Nichts. Hans-Georg Maaßen? Ach nein, nicht. Hans-Georg Maaßen ist jetzt bei der Werte-CDU. Und im Staatsfernsehen von Ungarn. Viktor Orban. Ja, der war Chef des Verfassungsschutzes. Das kann jedem mal passieren. Aber jedenfalls, guck dir an, da war Hans-Georg Maaßen aktiv, hier Wohnungen verkaufen in Berlin, war Sarrazin aktiv. Es zieht sich so ein bisschen durch, dass irre rechte Männer irgendwie schon ganz früh richtig viel Scheiße bauen, um das hinterher nochmal abzuräumen, ne? Können wir Heinz Buschkowski an Nordkorea verkaufen, bevor der nächste abdreht? Oder Boris Palmer? Jetzt ist Boris Palmer wieder auffällig geworden, indem er sich bei Facebook öffentlich darüber beschwert hat, dass diese Werbeanzeige der Deutschen Bahn, die Sie hier sehen, auf der verschiedene Personen abgebildet sind, ja gar nicht die deutsche Gesellschaft als solche abbilden würde, weil er findet, sind offensichtlich, weiß ich nicht, zu viele Frauen, zu viele Schwarze, zu viele Leute, die nicht aussehen wie kleine Frettchen. Was macht man denn mit dem? Also außer, dass die Grünen ja offensichtlich ganz gut bedient sind, wenn sie nur einen Quartalsirren haben, der einmal im Quartal hervorschießt. Und es ist jedes Mal Boris Palmer, wo die CSU sagt, da könnten wir euch noch ein paar abgeben. Also eigentlich alle. Fühlst du dich als älterer weißer Mann ausgegrenzt von dieser Werbekampagne? Ich fühlte mich schon ausgegrenzt von dem Post von Boris Palmer, in dem er diese interessante Einschätzung zum Besten gegeben hat, denn der begann, der Shitstorm wird nicht vermeidbar sein. Also da ist ja im ersten Satz schon alles gesagt. Ich habe eine schlimme Krankheit, das ist die sogenannte Stattfindekrankheit, und wenn ich einen Tag nicht stattfinde, dann aber Schwesterbeutel intravenös rein. Und dann haue ich halt mal irgendwas raus, wo ich weiß, Alexander Gauland klopft mir auf die Schulter und alle anderen finden es scheiße. Und in dieser Reibung lebt der Mann. Das ist auch ein bisschen traurig, ne? Wenn man tatsächlich die ganze Zeit, also der bettelt ja quasi um den Shitstorm. Das ist halt der schlechteste Battle-Rapper aller Zeiten. Was ich übrigens interessant finde, ist, weißt du, wer diese Personen sind oder wer manche von diesen Personen auf dem Bild sind? Ein prominenter Fernsehkoch und also Palmer hat dann auch gesagt, was ich auch gedacht habe, ich kenne die nicht. Ja, der nach Boris Palmers Logik ja der einzige Deutsche auf dem Bild ist, weil er der einzige Weiße ist, ist Nico Rosberg. Der ist halb Finne. Aber auch halb Deutsch. Ja, aber ich meine, also das beantwortet die Frage, ist Boris Palmer Rassist? Mit ja, weil wenn du auf das Bild guckst und sagst, da sind mir zu viele Ausländer und da ist aber ein Halbfinne und das ist der Deutsche, weil er weiß ist, dann ist das Rassismus. Ende. Wir haben gute Nachrichten mitgebracht. Wie hieß die Hausaufgabe? Wie hieß die erste Eisenbahnstrecke? Nürnberg führt. 1-0. Das ist Dortmund. Diese Leistung hätte die Mannschaft gestern bringen müssen, die das Publikum heute bei uns bringt. Korrekt. Man könnte sagen, hier brennt die Hütte. Und das ist eine Überleitung. Wie der schöne Post, den Claudia, unsere bezaubernde, großartige Sängerin, mir wenige Stunden nach dem Brand von Notre Dame geschickt hat. Ein Foto von Quasimodo und junger Mann sucht vorübergehend 2-Zimmer-Wohnungen. Ja, irgendwie kann man so Witze drüber machen, weil es ist ja nur ein Haus und es ist niemand zu Schaden gekommen. Ne? Das ist dann für Leute, die wie wir sich nie zurückhalten können, irgendwelche blöden Sachen zu sagen, ist das dann so eine Situation, wo man sagen kann, ja, okay, ist jetzt alles... War ja keiner drin. Ja. Außer dem Heiligen Geist und der brennt nicht. Ich habe mich gefragt, beziehungsweise nein, meine Schwester hat sich gefragt, was ist eigentlich mit dem ewigen Licht passiert? Also ist wenn du das auf dem Bild nicht siehst, was ist das eigentlich... Jetzt. Hattest du einen kritischen Textbeitrag darüber vorbereitet, der auch mich hat staunen lassen, nämlich, dass wenn Hurra Hurra die Kirche brennt, dass der Kirche in Frankreich ganz schön egal sein kann. Richtig. Es gibt ja jetzt schon diese ganzen Spendenaktionen. Also ich glaube, innerhalb von nicht mal 48 Stunden waren 1,8 Milliarden zusammen, weil französische industriellen Familien halt dann schnell das Portemonnaie geöffnet haben. Und als Laie sitzt man davor und wundert sich und sagt, Entschuldigung, warum müssen wir denn jetzt irgendwie hier privat Spenden sammeln für die Kirche? Ich meine, der Vatikan wird doch genug Geld haben. Und dann stellt sich raus, Frankreich hat eine so interessante Trennung von Staat und Kirche gesetzlich durchgeführt, dass die Kirchengebäude dem Staat gehören und der für deren Instandhaltung zuständig ist. Ich glaube, das ist für unsere Energiekonzerne das große Vorbild gewesen, als es darum ging, diese AKW-Regelung zu machen und quasi zu sagen, wir haben hier aufgebaut und sowas, es durchglühen lassen. Und jetzt zahlt ihr mal als Gesellschaft. Also meinst du, dass die Frankreich... Die gut brennen. Was? Die gut brennen, ja. Würde ich aber nie machen. Das Kirchengut brennen? Atomkraftwerke. Ach so. Schade, dass Beton nicht brennt und so. Da warst du noch nie auf der Welt. Das stimmt. Da haben wir uns da schon Gedanken drüber gemacht. Ja, hat meine Mutter den schnellen Brüter in Kalka im Alleingang verhindert. Wie hat sie das gemacht? Also nicht im Alleingang, aber mit so Bürgerinitiativen und sowas. Und dann haben die dafür gesorgt, dass der schnelle Brüter zwar gebaut wurde, aber nie ans Netz ging. Und da gibt es jetzt das Kernwasserwunderland. Da kann man hinfahren, Kindergeburtstage feiern. Nee, Kernwasserwunderland? Ja. Wir haben ja sonst nichts am Niederrhein. Wir haben jetzt hier eine Rutsche von traurigen Ereignissen. Das ist halt der Fluch bei einem zeitkritischen Podcast, dass... die gute Nachricht nicht durchdringt, es sei denn, jemand sagt, Mensch, so ein islamophober Anschlag in Christchurch, das ist aber mal eine gute Nachricht. Aber wir müssen ja drüber reden. Ja, es hat um die 50 Tote gegeben, weil jemand in zwei Moscheen gegangen ist und einfach auf die Leute geschossen hat beim Freitagsgebet. Und ich meine, so Anschläge sind immer schlimm und in dem Fall ist es ja aber eindeutig kein Amoklauf oder sowas, wo einfach jemand durchgedreht ist, sondern es ist ja eindeutig ein islamophober Anschlag. Oder wie Annegret Latte Macchiato schreiben würde, man weiß nicht, was die Leute dazu geführt hat, irgendwie so gewaltsam zu sein, wo dann die Reaktionen darauf waren, doch, man weiß es, es ist Rassismus und Islamophobie und wenn die Politik es nicht mal hinkriegt, einen so offensichtlichen Anschlag als das zu bezeichnen, was es ist, und die Vorsitzende der größten deutschen oder der deutschen Regierungspartei das nicht hinbekommt zu sagen, das ist ein Anschlag gegen Muslime und sich nicht vor oder hinter die Muslime stellen kann und sagen kann, ihr gehört zu uns, wie das die Premierministerin von Neuseeland getan hat, sehr vorbildlich, dann finde ich das sehr beunruhigend, weil das irgendwie, also ich hatte so das Gefühl, Frau Kamm-Karrenbauer gerade versucht hier so, ja, ne, so Anschläge, das ist halt immer wieder schlimm, und aber man kann ja nichts dagegen tun und wir müssen uns alle lieb haben. Und es ist ja was anderes. Es ist ja in dem Fall ganz konkret klar, gegen wen dieser Anschlag ging. Es ist so ein bisschen wie vor 3 Jahren der Anschlag auf diesen Nachtclub in Orlando, wo es ganz klar ein Anschlag gegen die LGBT-Community war und gegen Schwule, Lesben, Transmenschen und sowas, wo auch die Politik es nicht geschafft hat, das zu benennen. Und ich frage mich immer, warum kriegt die Politik das nicht hin? Das ist doch offensichtlich. Und ich finde, es steht ihr gut, das mit dem Kopftuch. Das war dann eine Massenkundgebung da, ne? Sie hat das angefangen, dann haben das viele mitgemacht und dann liefen, es gab Fotos von Polizisten, die den Tatort überwachten, die sich dann ein Tuch übergestülpt hatten. Und ist das nicht, also man sucht ja dann in so schlimmen Ereignissen immer irgendwie so nach dem Funken der Hoffnung und sowas. Also war Neuseeland da nicht sehr nah dran, zum Beispiel an Norwegen nach den Anschlägen auf Utøya, wo es auch eine große Trauer gegeben hat, aber gleichzeitig so nichts Martialisches, kein und jetzt müssen wir Rache nehmen, sondern ein sehr reduziertes, wir sind traurig und wir werden das aber als Gesellschaft gemeinsam, alle gemeinsam durchstehen. Also nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin gab es in Deutschland eine Diskussion darüber, ob Scania-Lastwagen eigentlich eine Todmannstellung haben sollten, sodass der früher gestanden hätte. Wir sagen immer Dichter und Denker, aber wir sind ein Volk von durchgeknallten Ingenieuren. Das ist halt unsere Art, sowas zu begehen. Aber wo du gerade die Rubrik Doppelnamen von gestern mit dem Stichwort Kramp-Karrenbauer eröffnet hast, bin ich im Grunde schon bei Thorsten Schäfer-Gümbel. Das wissen auch nicht mehr viele. Thorsten Schäfer-Gümbel hat wie oft die Wahl in Hessen verloren? Er kürzt sich TSG ab und wird oft mit einem Bundesliga-Fan aus Hoffenheim verwechselt. Dreimal. Ist aber ein bisschen sympathischer. Wie Mel Sandok immer sagte, dreimal dabei, bitte nicht wiederwählen. Weil die haben ihn schon beim ersten Mal nicht gewählt. Also. Ich glaube, Gerd Schröder ist viermal angetreten. Christian Wulff ist viermal angetreten. Ja, also das kann man machen. Wir haben mal diese Grafik vorbereitet. One of these things is not like the other. Also werden Sie hier zwei sympathische Sparkassen-Schalterbeamte sehen. Folgt darauf eine dritte Frau, die die Sparkasse enteignen will. Ja. Sie hat auch keine Brille. Und ihr Nachname endet nicht auf L. Also jetzt für die Hörerinnen und Hörer, mir ist aufgefallen, die Hörerinnen und Hörer sehen nie, was wir machen. Deswegen erkläre ich jetzt mal kurz die Grafik. Wir haben hier Reinhard Grindel, der... Ja, der seit seinem Amtsausscheiden überlegt der DFB, ob er nochmal einen Präsidenten wählt oder gleich einen Uhrenbock. Grindel ist die Eröffnung der Fußball Hall of Fame in Dortmund zum Verhängnis geworden. Am nächsten Tag ist er direkt zurückgetreten. Das war bei Niersbach das Gleiche. Also immer wenn einer da reingeht, weißt du, puh. Schäfer-Gümbel zieht sich zurück, weil er in die Wirtschaft geht. Was in Hessen immer ein gutes Zeichen war. Ich glaube, Wilfinger, Koch, Roland Koch. Ja. Der Konzern verklagt ihn immer noch, weil er den Laden so an die Wand gefahren hat. Man könnte jetzt überlegen, wo man Schäfer-Gümbel hinschickt, wenn man irgendein Unternehmen hat, das man nicht leiden kann. Deutsche Wohnen. Bitteschön. Nicht Vonovia, da wohnst du. Und Sarah Wagenknecht? Sarah Wagenknecht hat einen Burnout, hatte ja die linke Sammlungsbewegung gegründet, in einer Weise, wie da niemals eine linke Sammlungsbewegung draus werden konnte. Und hat sich damit ein bisschen unentbehrlich gemacht in der Linkspartei, wo viele sie schon entbehrlich fanden. Und hat nun festgestellt, das Konzept funktioniert vorne und hinten nicht und zieht den Joker und sagt, Burnout, schade, geht mir nicht gut. Wir haben für verschiedene Talkshows natürlich Frau Wagenknecht angefragt an unseren Berliner Produktionsstätten und die Antwort ist, ruf nach der Europawahl wieder an. Und ich habe meine Krankenkasse angerufen und habe gesagt, wenn ich mal einen Burnout habe, hätte ich gerne den 2-Monats-Sarah-Wagenknecht-Pack. Wo du schon am Beginn des Burnouts sagen kannst, in 2 Monaten sitze ich wieder in der Talkshow. Vielleicht könnte man eine Talkshow machen mit Sarah Wagenknecht und Ralf Rangnick, wo man dann das Publikum anschließend abstimmen lassen kann, wer ist der unsympathischere Burnout-Patient gewesen. Kommt nicht so gut. Alle aus dem Osten, du hast da Vorbehalte, oder? Ralf Rangnick kommt nicht aus dem Osten. Wo arbeitet Ralf Rangnick? Ja, aber Ralf Rangnick kommt aus, ich habe es nachgeguckt, ist geboren in Backnang, was die Frage aufwirft, haben die es eigentlich nicht so mit Vokalen in Süddeutschland? Rangnick, Backnang, irgendwie, also für meinen Geschmack fehlen da so ein paar Vokale jeweils. Wie auch im Namen des neuen ukrainischen Staatskomikers Volodymyr Zelensky. Und also wenn man Y als Vokal werten möchte, dann sind so gerade noch ein paar drin. Es wird jetzt immer gelande geflochten, dass Präsident Poroschenko abgelöst worden sei. Der sei doch der Schokopräsident gewesen. Das ist der klassische Fall von Schokoladenüberzug über einen Mann, der Autozulieferer, Schiffsreedereien, Fernsehsender und eine Menge Rüstungsbetriebe besitzt. Also in Wirklichkeit ist nicht der Schoko-Oligarch Poroschenko abgelöst worden, sondern der Industrie-Multimagnat. Und es kommt nun, einer ist gekommen, ist gewählt worden mit über 70% in der Stichwahl, der das komplette Ding bereits in einer Fernsehserie gespielt hat, was ihn nicht wesentlich von You're Fired, Donald Trump. Donald Trump wird in dieser Sekunde zum ersten Mal an diesem Abend erwähnt. Cool, 19:29 Uhr. Und zum letzten Mal vielleicht, vorgelebt hat. Also er hat in einer Fernsehserie, die Diener des Staates, glaube ich, hieß, eine total dufte, knufte Mischung aus Sozialkundelehrer und Staatsoberhaupt gespielt und macht das jetzt im Amt weiter. Wo man aber für die USA gleich Entwarnung geben sollte, weil also dass Kevin Spacey jetzt nochmal kandidiert, eher unwahrscheinlich. Stattdessen tritt Joe Biden an, 76. Die Wahl ist in anderthalb Jahren, ne? Dann 2 Amtszeiten. 78, ja. Die Amerikaner und vorweg Elon Musk arbeiten ja auch an Mars-Raumfahrtsprogrammen. Und in Vorbereitung darauf hat die NASA bereits gezielt Astronauten, die in den 80ern oder 70ern mal auf einer Erdumlaufbahn waren, überredet, nochmal in solche Kapseln zu steigen und sie in eine Erdumlaufbahn zu schießen, also über 70-jährige Astronauten. Die Ursache ist, dass man wissen will, halten alte Leute das überhaupt aus, da oben rumzufliegen? Das ist nicht direkt eine Antwort auf die Pflegekrise in Deutschland, sondern referiert an die naturwissenschaftliche Tatsache, dass wenn du aus der Strahlenkrümmung, die die Erde mit ihrer Schwerkraft verursacht, raustrittst, bist du ungeschützt der Weltraumstrahlung ausgesetzt und kommst auf dem Mars schon krebskrank an. Und da sagt die NASA, nehmen wir doch alte Leute. Ich dachte, die testen das gerade, weil sie eigentlich ihren Präsidenten, also ihren jetzigen, auf den Mond schießen wollen. Denn Mars bringt verbrauchte Energie sofort zurück. Er ist dann morgen wieder da. Also freuen wir uns doch auf die neue Fernsehserie aus der Ukraine mit Zelensky. Ja, der ist ja Schauspieler und Komiker. Und Autor und Produzent und Drehbuchautor, ja. Was ist Inissa Amani? Ja, wenn ich jetzt Komikerin sage, dann bin ich auch schon mitten in diesem Sandkastenstreit, ne? Ja. Also erzähl du's. Wir müssen es mal kurz hier nachfragen. Also unser Publikum ist jetzt vom Durchschnitt einen Tacken älter als 16. Also aus der Zielgruppe raus. Inissa Amani ist eine Frau, die übers Internet berühmt geworden ist, indem sie dort lustige Sachen gemacht hat und war jetzt auf einer Preisverleihung, die About You Awards heißt und eine Preisverleihung für Influencer ist. Und ich merke an dieser Stelle, die Geschichte ist wahnsinnig langweilig und ich schlafe beim Erzählen ein. Aber es wird vielleicht noch besser. Und hat dort eine sehr, sehr lange Laudatio über sich selbst gehalten, in der sie immer wieder erwähnt hat, dass sie nicht Komikerin genannt werden möchte. Weswegen natürlich ihr Wikipedia-Eintrag jetzt als ersten Satz enthält, Inissa Amani ist eine deutsche Komikerin. Das hat aufgeschrieben für Spiegel Online die sehr geschätzte Journalistin Anja Rützel, die, ich würde sagen, in Deutschland wie keine zweite die Nacherzählung von eher uninteressanten Fernsehsendungen beherrscht, die also für Spiegel Online das Dschungelcamp covert, die einen grandiosen Nachruf auf die Lindenstraße geschrieben hat und sowas. Sie hat über die About You Awards geschrieben und hat halt mehrfach erwähnt, dass Frau Amani erwähnt hat, dass sie nicht Komikerin genannt werden möchte und so weiter, weil sie ansonsten gerne auswandern würde, also Frau Amani. Und dann hat Frau Rützel das aufgeschrieben. Und das fand dann Frau Amani nicht so lustig und hat ihr ihre Follower und Anhänger auf Social Media vorbeigeschickt, woraufhin es einen Shitstorm gab, auf den sich dann noch ein AfD-Politiker draufgesetzt hat, weil wenn schon scheiße, dann muss die AfD dabei sein, der gesagt hat, ah, hier irgendwie Frau mit ausländischen Wurzeln möchte auswandern, finde ich gut. Mhm. Daraufhin entzündete sich ein Feuilletonstreit, ob denn heutzutage Influencer mit vielen Gesundheit. Followern bei so in sozialen Netzwerken die Deutungsmacht gegen das Feuilleton erobert hätten, weil Anja Rützel gleich Printmedium, klassisches, wenn auch online, Spiegelverlag, und sie schreibt dann also eine feine Ironie und dann kommen aber die ganzen Influencer und sagen, du bist doof und stinkst und wir sind viel mehr und deswegen hat das Feuilleton nichts mehr zu sagen. Da könnte man ja erstmal sagen, so eine Art Demokratisierung. Absolut. Es gibt dann aber auch andere Fälle, wo Influencer innen, häufig sind es Frauen, dann zum Beispiel sagen, hey, ich war in diesem Hotel und die wollten mich nicht kostenlos dort wohnen lassen, obwohl ich Influencerin bin und darüber gebloggt hätte. Schreibt doch mal alle auf die Website dieses Hotels und auf die Bewertungsportale, wie scheiße das ist. Ja, oder den Textileinzelhandelsverkäufer, der sie nicht so prinzessinnenhaft über die Erbsen hinweggetragen hat, wie sie das erwarten haben, mit Klarnamen, Klargesicht und Adresse outen, damit alle ihn, ich weiß nicht was, in die Tonne treten. Das hatten wir ja hier in Dortmund schon mit den sogenannten Hausbesuchen, Rechtsradikaler, die zu Bürgermeisters Privatwohnungen und Fraktionschefs Privatwohnungen gelatscht sind. Ich warte auf ein Remake von Generation Praktikum. Es sind 20 Jahre vergangen, wir haben jetzt die Generation Beleidibum. Das ist eine Fraktion Glaskind und da nehme ich auch Frau Rützel nicht aus. Das sind Leute, die teilweise zum ersten Mal in ihrem Leben die Erfahrung machen, dass sie nicht nur super austeilen können, sondern dass du dann noch super zurückkriegst. Und das, finde ich, musst du dir vorher überlegen, bevor du austeilst. Und wer immer an diesem, du hast das Förmchen geworfen, nein, ich hab's vor die Orme gekriegt, teilnimmt, der ist selber schuld. Und das hat gar nichts mit Deutungshoheit. Kritiker haben nie irgendwas ausgerichtet, sonst wären die Bücherregale leer und die Schallplattenläden auch. Da jetzt einen riesen kulturphilosophischen Schwurbel draus zu machen, nein. Es sind junge Menschen, die zum ersten Mal, junge Menschen wie Beatrix von Storch und Alexander Gauland, die zum ersten Mal merken, ja, du kriegst in die Fresse, wenn du anderen in die Fresse haust. So ist es. Fertig. Was mich zu der kritischen Nachfrage bringt, Herr Küppersbusch, lesen Sie eigentlich die Kritiken, die über Sie erscheinen? Ich habe die früher gelesen mal, also als ich noch damit zu tun hatte beruflich. Und dann begegnete ich Sir Alfred, Alfred Biolek. Und Alfred Biolek sagte, ja, wissen Sie, ich lasse mir von meinem Redakteur Auszüge vortragen. Und ich dachte, oh, Alfred, du eitler Pinsel, jetzt gib's doch zu, du bist doch wie ein Junkie. Läufst du zum Bahnhof in der Nacht nach der Sendung, kaufst den Express Kölner Stadtanzeiger, Rheinische Post, Watz, WR und blätterst auf und guckst, ob dein Name richtig geschrieben ist. Und ich habe es ihm nicht geglaubt. Ich habe das für Snobismus gehalten. Und viele Jahre später habe ich gemerkt, du bindest dich an das, was da geschrieben wird. Im Guten wie im Schlechten. Im Guten ist es Heroin, der erste Schuss ist immer umsonst. Und dann bist du enttäuscht, wenn alle anderen Kritiken nicht auch so toll sind. Und im Schlechten ist es sowieso Cold Turkey. Also die große Wahrheit ist, wenn der Name richtig geschrieben ist, kann dir das dein Sohn sagen. Papa, Sie haben deinen Namen richtig geschrieben, vergiss den Rest. Aber, also, so sieht's doch aus. Und Medien und Menschen, die sich in Medien bewegen und dabei nur darauf abzielen, möglichst große Resonanz zu bekommen, möglicherweise noch größere als Boris Palmer, die haben gesagt, okay, ich möchte heroinsüchtig werden. Und das geht schwarz aus. Aber was ich mich immer frage, ist, also so, man ist jetzt Person des öffentlichen Lebens und sowas und es gibt halt Menschen, die beruflich dazu verdammt sind, darüber zu schreiben, Kritiker. Wenn ich jetzt Person des öffentlichen Lebens bin, dann habe ich doch zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich halte den Kritiker für kompetent, dann muss ich mir das zu Herzen nehmen, was er schreibt und sagen, okay, vielleicht war es nicht so gut. Die andere ist, dass da draußen sind alles Idioten. Wenn das da draußen alles Idioten sind, kann mir ja komplett egal sein, was die schreiben. Warum rege ich mich dann darüber auf, wenn die Leute, die ich für Idioten halte, irgendwas schreiben, was mir nicht gefällt? Es ist doch genauso wie in einer politischen Debatte, wo der Gegner erklärt, die falsche Meinung hat. Also warum regt man sich dann darüber auf, wenn andere Leute, die ja per Definition die Doofen sind, was Doofes geschrieben haben? Das ergibt also für mich keinen Sinn. Erstens, weil irgendein Teufel auf deiner Schulter Lust hat, dir weh zu tun. Zweitens, die Kritik tut dir nur dann weh, wenn dieses Arschloch von Kritiker irgendetwas schreibt, was in dir selber drin ist. Sonst geht es dir komplett am Kreuz vorbei. Das heißt, es ist eine totale Intimitätsverletzung, wenn etwas, wo du in deinem inneren Dialog sagst, oh, das hätte ich besser machen können oder das muss ich nächstes Mal anders lösen. Wenn das saunagleich enttarnt wird und dann magst du das nicht mehr haben. Du bist ja als Künstler oder als Schaffender in einer Situation, wo du ständig mit dir selber diskutierst, was kann ich besser machen, wie entwickelt sich das weiter, wo möchte ich noch hin. Und alles, was du jetzt beschrieben hast, lenkt dich davon ab. Ist, Achtung, Überleitung, Julian Assange eigentlich Journalist oder also jetzt in dem Zustand eher nur noch der Weihnachtsmann auf Heroin, aber was war der eigentlich vorher, bevor er jetzt festgenommen wurde? Nicht Catweasel. Das Tragische ist ja, dass der jetzt 7 Jahre in dieser ecuadorianischen Botschaft gesessen hatte und wahrscheinlich, wenn er sich in Schweden den Behörden wegen der Anklage wegen sexueller Übergriffe gestellt hätte, auch ungefähr 7 Jahre bekommen hätte. Mit Pech. Wahrscheinlich weniger. Und in Schweden gesessen hätte. Hinter. Ja, bitte, mach du ihn. Wir haben ja einfach nur das Pech, dass wir den historisch wahren, real gelebt haben, Robin Hood aus dieser Nähe nicht gekannt haben. Also in 300-400 Jahren wird man über 9/11 schreiben. Ja, das war so eine Coverversion vom Turmbau zu Babel. Da hat der liebe Gott dann gesagt, hau weg die Scheiße. Und Julian Assange, das war Robin Hood. Der hat den Reichen diese Geheimnisse genommen und hat sie unter die Menschen verteilt. Und es war ein sehr guter Mensch und löscht dieses Foto. Glaubst du das jetzt schon? Also glaubst du, dass das stimmt, dass er ein guter Mensch ist? Also ich meine, es ist wahnsinnig schwer, einfach nur in gut und schlecht zu teilen. Aber Ist das gut, was er gemacht hat bis hierhin? Ja, ob er ein guter, ich weiß ja nicht, ob der da 7 Jahre in der ecuadorianischen Botschaft ein Meerschweinchen gefoltert hat oder so und ich Abbitte leisten müsste, wenn ich sagen würde, er ist ein guter Mensch. Aber was er getan hat, hat dieses Thema, wem gehören eigentlich diese Daten auf den Teller gebracht. Klar, gut. Andererseits hat er, also und das unterscheidet ihn meines Erachtens vom Journalisten und das unterscheidet WikiLeaks von Journalismus, hat er halt einfach die Daten genommen, die ihm vorlagen und rausgehauen und das bringt ganz viele Sicherheitsrisiken, also direkt für die Leute, die da drin genannt sind, für ihre Familien. Das schwächt aber auch den Staat. Und muss man nicht vielleicht, wenn man in einem Staat lebt, der Geheimdienste hat und sowas und sich um die Sicherheit seiner Bürger bemüht und das im Großen und Ganzen auch ganz gut hinkriegt, muss man dann nicht sagen, okay, der muss vielleicht auch ein bisschen Geheimnisse haben, einfach gegenüber den Schurken da draußen in der Welt. Und ich kann nicht alles veröffentlichen, was der Staat weiß. Frage? Ja. You've got to know the rules to break them. Also die Regeln sind, dass das alles schön keusch ist und dass irgendwelche Leute Daten von uns haben, von denen wir nicht wissen, dass sie diese Daten über uns haben und das zu zerstören war ein guter Akt. Und nun kommt der Nächste, der mit Fragen zu tun hat, wie du sie gestellt hast. Scheiß liberal, ne? Ich habe ein Porträt gelesen über Julian Assange im New Yorker. Es war ungefähr 26 Seiten lang und danach fand ich ihn noch komplizierter und schwieriger, als ich ihn vorher schon fand. Und ich glaube tatsächlich, das ist so jemand, der macht sich über sowas keine Gedanken und der sieht quasi die Fakten und die Wahrheiten sozusagen als reine Ware, als reines Produkt. Das heißt, da ist für ihn nichts hinten dran. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie mit dem früheren FBI-Direktor in den USA, der kurz vor der Wahl gesagt hat, oh, wir müssen Ihnen übrigens mitteilen, wir haben die Untersuchung in die E-Mails von Hillary Clinton nochmal wieder aufgenommen, um dann 2 Tage vor der Wahl zu sagen, ah, wir haben die Untersuchung jetzt doch abgeschlossen, es war nichts, ich hatte den Herd nicht angelassen, alles gut. Und der damit, also der das total gut begründen konnte, James Comey, sein Name ist mir gerade wieder eingefallen, der das total gut begründen konnte, alles, weil er sagt irgendwie, das sind die Fakten, das ist, ich muss in meiner Position hier die Fakten auf den Tisch legen und sowas, der aber gleichzeitig so offensichtlich nicht einbeziehen konnte, was diese Fakten mit einer aufgescheuchten Bevölkerung machen. Und muss man das nicht mit einbeziehen? Ja, nein. Man muss, wenn man sagt, gelegentlich sind die Taten von Whistleblowern segensreich, weil sie Themen auf den Tisch bringen, die wir sonst, obwohl sie uns alle angehen, nicht erfahren würden, das Ding noch mal zu Ende denken und zu sagen, okay, gibt es ein Asylrecht für Whistleblower oder wollen wir Edward Snowden in Moskau verschimmeln lassen und Assange in London verschimmeln lassen und wollen wir allen anderen, die vielleicht von Geheimnissen wissen, die die Öffentlichkeit angehen würden, an diesen beiden Beispielen schon mal sagen, haltet bloß die Fresse und helft nicht der Menschheit oder den Bevölkerungen der jeweils betroffenen Staaten etwas zu erfahren. Es gibt kein europäisches Whistleblower-Asylrecht und das ist eine Schande. Die AfD hat gerade auch nicht so die glücklichste Serie. Also es gibt irgendwie Ermittlungen gegen Gauland wegen eines privaten Steuerdelikts. Wahrscheinlich irgendwie Bewirtungsbeleg im Bürgerbräukeller falsch abgesetzt oder sowas. Und das mit der Wahl zur Bundestagsvizepräsidentin Mariana Harder-Kühnel, da weiß man auch endet nicht, auf EL, ganz schwierig. Oh ja, weiß man aber auch nicht, was Bernd Stelter davon hält. Das hat wieder nicht geklappt und jetzt bauen die noch, ich glaube, diese Rindviecher, da nennen sich jetzt die Ochsenmächte und versuchen irgendwie so zwischen Berlin und Rom Freundschaft walten zu lassen. Wie läuft das gerade für die Freunde am rechten Rand? Also hier in der Gegend nicht so gut, weil die AfD-Plakate hängen in einer schwindelerregenden Höhe an den Laternen und Bäumen statt der AfD-Politiker selber. Ich sage, gibt's beim Aldi Leitern umsonst oder wissen die, dass jeder, der noch eine Zange in der Werkzeugschublade hat, sofort hinklettert und das Ding abmacht? Meuthen will ins Europaparlament, weil er findet, dass wir das Europaparlament nicht brauchen. Aber die Diäten vielleicht. Und auf dem Foto, ich weiß nicht, ob die gedacht haben, jeder, der ein Edding hat, malt ihm sowieso diesen schwarzen Oberlippenbart. Scheiteln wir ihn doch auch gleich so. Also bei der Schminksession wäre ich gerne dabei gewesen. Es lockt richtig. Aber es hängt alles auf 2,50. Ich habe das beim Radfahren bis runter nach Witten geguckt, wo man ein paar von den Teilen wie Wilhelm Busch schrieb, Fips, der Affe, holt sich munter einen nach dem anderen runter, in dem Falle AfD-Plakate. Fips, der Affe, waren es Kokosnüsse. Ja, dann haben es wir eigentlich ja den Zettel. Es ist ja nun so, dass wir uns am 16.06. erst wiedersehen, weil in der Zeit dazwischen du für Europa das Schlagerfestival gewinnst. Ist das richtig? Na dran. Ich flieg nach Israel, um bei Peter Obern in der Kabine zu sitzen und wenn du durch die Sicherheitskontrolle kommst. Ja. Und Punkte zu zählen und lustige Notizen zu machen für Moderationstexte und sowas alles. Wenn Peter Obern lustig ist, dann liegt das daran, dass du ihm das gerade ins Ohr geflüstert hast. Nee, der ist auch von alleine lustig. Natürlich. Du darfst trotzdem fahren. Wer gewinnt? Meine Tochter sagt, Holland wäre sehr mainstreamig, aber aussichtsreich. Sie steht auf Island. Das ist eine ziemlich gruselige, blutige Geschichte. Also Holland ist tatsächlich der hochgehandelte Favorit. Bei diesen Buchmachern. Bei diesen Buchmachern, genau. Russland auch. Nachdem Schweden über Jahre immer Exportware verkauft hat, das heißt also erstens schwedische Komponisten für alle anderen Länder geschrieben haben, zweitens alle anderen Länder versucht haben, wie Schweden zu klingen, hat sich Schweden jetzt überlegt, wir versuchen es einfach mal exakt so wie Österreich im letzten Jahr, nur ein bisschen billiger. Denen rechne ich keine Chancen aus. Aserbaidschan, auch nicht so. Italien, Frankreich vielleicht, es wird auf alle Fälle, also das Erstaunliche ist ja immer, ich höre dann vorher diese ganzen Songs durch und so, und denke so, und am Ende sind 42 Songs gelaufen und ich denke, einer von denen muss es sein. Toll, danke. Super. Sag mal, können wir eigentlich, Schatz, jetzt im privaten Bereich so ein geheimes Zeichen vereinbaren, dass du in die Übertragung einbringst, damit wir wissen, der Lukas ist da? Du meinst irgend so einen Begriff? Ja, ein Keyword, ein Buzzword. Wir können das Publikum jetzt einfach mal hier so sinnlos Sachen. Ja. Was soll Lukas sagen oder was soll Peter Urban, der Mund von Lukas Heinzer beim ESC, sagen, damit wir wissen, der Lukas ist da in Israel? Honolulu. Was? Honolulu. Honolulu? Sonst noch Vorschläge? Dortmund? Nürnberg-Fürth. Nürnberg führt, das wäre auch lustig. Nürnberg führt wäre ziemlich lustig. Ja, komm, komm, wir nehmen Nürnberg führt. Ja. Apropos Peter Urban. Es war nicht alles schlecht. Die Stimme von Peter Urban. Und in dieser Rubrik, die wir, ich glaube, 29 Mal in 30 Ausgaben des Podcasts Lucky und Fred gemacht haben, hat der Lukas wie stets ein paar sehr interessante, reizvolle, nachvollziehbare und nachahmenswerte Kulturtipps für Sie vorbereitet. Danke. Ich habe mitgebracht ein Buch Tristesse Royale. Es ist dieser... Mit Stucki. Es ist tatsächlich dieser Tag, ich muss es kurz nochmal entwenden, es ist dieser Tage exakt 20 Jahre her, also es geht am 24. April 1999 beginnen die Aufzeichnungen. Benjamin von Stuckrad-Barre, Joachim Bessing, Christian Kracht, Eckart Nickel und Alexander von Schönburg haben sich gemeinsam ins damals frisch eröffnete Adlon in Berlin begeben und drei Tage lang durchgeredet und das Ganze dann anschließend verschriftlicht. Fünf weiße Männer labern die ganze Zeit, es ist quasi die Geburtsstunde des Podcasts und es ist toll, wenn man das heute mit 20 Jahren Abstand nochmal liest, weil es sind Sachen drin, wo man sich fragt, wer waren diese Leute? Es wird also permanent genamedroppt und bei manchen fragen sie einfach, was war das? Was war das für eine Zeit? So kurz vor der Jahrtausendwende, der Bundestag war noch nicht ganz in Berlin angekommen. Gerhard Schröder war gerade zum Kanzler gewählt. Es war so eine Aufbruchsstimmung und sowas. Es war natürlich vor 9/11, es war vor der Weltwirtschaftskrise, vor all diesen Sachen. Und manche Sachen wirken total antiquiert und merkwürdig und andere Sachen wirken immer noch total frisch. Und das Schönste daran ist dieser ganze Überdruss, diese Überheblichkeit, dieser Weltenhass, der diesen fünf überwiegend jungen Männern da aus allen Poren quillt und hat mich damals im Prinzip dazu gebracht, Journalist werden zu wollen. Und insofern... Das kann ja noch werden. Insofern würde ich es jederzeit und dieser Tage ganz besonders nach 20 Jahren empfehlen, Tristesse Royale. Tristesse Royale erschienen bei Ullstein Metropolis zum Preis von DM 22. So, und meine Empfehlung delegiere ich oder bitte ich, Sabine, dich abzuliefern, weil du ja vor der Show Zeit hattest, Mediathek zu gucken, während ich hier arbeiten musste. Was hast du gesehen? Natürlich 50 Jahre ZDF-Hitparade in der Mediathek und mit Howard Carpendale Hello Again live. Geil! Wenn Sie einen Menschen in Ihrer Nähe haben, den Sie nachts um vier wecken können und solche Antworten bekommen, wissen Sie, Sie haben verdammt viel Glück gehabt. Wir können jetzt eigentlich gemeinsam die Sekunden runterzählen im Nürnberger Max-Morlock-Stadion. Das ist nicht der Nürnberger Prozess. Ich muss die schlechte Nachricht überbringen, dass Bayern 1-1. Zwischendurch ausgeglichen hat. Naja. Wir uns aber jetzt bereits in der Nachspielzeit befinden und deswegen, also im Moment sind es tatsächlich nur 2 Punkte Vorsprung, die der FC Bayern München hätte. Die Nachspielzeit läuft 5 Minuten, lese ich hier. Ich denke, Bayern wird 4-1 gewinnen. Ja. Da kommt es jetzt noch zu ein paar überraschenden Elfmeterentscheidungen. Ja. Hoeneß pleite, aber. Das Spiel ist zu Ende. 1-1. Es ist noch nichts entschieden, Dortmund. Jetzt kommen wir zum gesungenen Abspann. Am 16.06. sind wir wieder hier. Und entweder Sie sind da oder wir werden Sie vermissen. Das war toll heute Abend mit Ihnen. Vielen Dank. Danke. Das hat Spaß gemacht. Danke auch für die Unterstützung und Hilfe bei allen anderen, aber auch diesem 30. Podcast von Lucky und Fred an Peter Urban, unsere Station Boys. An Thomas Heinser, der uns den schönen Vorspann gefilmt hat. An das Fletschpitzel und sein Team, vorneweg Horst Hanke Lindemann und Marco Nüsken, da oben in der Technik. Ich möchte mich bei Friedrich Küppersbusch bedanken. Dankeschön. Ich mich bei Stand-In, es war nicht alles schlecht, Sabine, danke. Und bei Lukas Heinser. Danke, schönen Abend, bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Lucky und Fried. Eine Produktion von Lukas Heinser und Friedrich Küppersbusch.